wenn dies nicht möglich ist, doch so viel als möglich. Schlechte Gesellschaft. Gastmähler bei Fremden und bei ungebildeten Leuten schlage aus. Tritt der Fall aber einmal ein, so mache es dir zum Gesetz, genau darauf zu achten, dass du nicht unversehens in Gemeinheit versinkst. Denn wisse, wenn einer einen unflätigen Menschen zum Bekannten hat, so muss der, der sich mit ihm einlässt, ebenfalls besudelt werden, auch wenn er selbst vielleicht rein ist. Einfacher Sinn. In Bezug auf das Leibliche, versieh dich nicht weiter als mit dem schlechthin notwendigen Bedarf an Speise, Trank, Kleidung, Obdach, Dienerschaft. Was aber zur Außenwirkung oder zum Luxus gehört, schreibe völlig ab. Keuschheit? In Bezug auf geschlechtlichen Umgang halte dich vor der Ehe so keusch als möglich. Wer sich aber darauf einlassen will, genieße ihn, wie es gesetzlich erlaubt ist. Du aber sei nicht ungerecht gegen die, die Gebrauch davon machen, und verdamme sie nicht. Auch führe es nicht bei jeder Gelegenheit an, dass du dich dessen enthältst. Wie man dem Lästerer das Maul stopft. Wenn dir jemand hinterbringt, dass der oder jener Schlimmes von dir rede, so verteidige dich nicht gegen das Gesagte, sondern antworte: Der wusste also nichts von meinen übrigen Fehlern. Sonst würde er wohl nicht bloß von diesem gesprochen haben. Sei ein kühler Beobachter. Oft in das Theater zu gehen, ist nicht notwendig. Kommst du aber zufällig einmal dahin, so lass niemanden als dich selbst merken, dass du innerlich Anteil nimmst. Das heißt, wünsche, dass nur das geschehe, was geschieht, und nur der siege, der siegt. Denn auf diese Weise wird dir alles nach Wunsch gehen. Des Schreiens aber und Beifallklatschens oder häufiger Anteilnahme enthalte dich gänzlich. Nach dem Weggehen unterhalte dich nicht viel über das Vorgekommene, soweit es nicht zu deiner Besserung beiträgt. Denn hierdurch gewönne es den Anschein, als habest du das Schauspiel bewundert. Verschiedene Verhaltensregeln. Über den Besuch öffentlicher Vorlesungen. Zu den Vorträgen gewisser Leute. Gehe nicht ohne Ursache oder leichtsinnig hin. Gehst du aber hin, so beachte ein würdevolles, festes und doch nicht abstoßendes Betragen. In Gesellschaft? In Gesellschaften vermeide man es, seine eigenen etwaigen Taten oder Abenteuer häufig und maßlos zu erwähnen. Denn nicht ebenso angenehm, als es dir ist, deine Abenteuer zu erwähnen, ist es den anderen zu hören, was dir zugestoßen ist. Auch sei es fern von dir, Lachen zu erregen. Denn das ist ein Betragen, das sehr leicht in Gemeinheit übergeht. Und zugleich kann es die Wirkung haben, die Achtung deiner Nebenmenschen vor dir zu mindern. Gefährlich ist es auch, es bis zu garstigen Reden kommen zu lassen. Wenn nun etwas derart geschieht, so gib, wenn es die Umstände erlauben, dem, der so weit gegangen ist, eine Zurechtweisung. Wo nicht, so zeige wenigstens durch Schweigen, durch Erröten und durch eine tief ernste Miene dein Missfallen an der Rede. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Wenn du die Vorstellung irgendeiner sinnlichen Lust in dich aufnimmst, so hüte dich, wie auch in anderen Dingen, von ihr hingerissen zu werden, sondern lass die Sache auf dich warten und nimm dir längere Zeit dazu. Dann vergegenwärtige dir die beiden Momente, sowohl den, da du die Lust genießen, als den, wenn du danach, wenn der Genuss vorüber ist, Reue fühlen und dir selbst Vorwürfe machen wirst. Und dem stelle nun gegenüber, wie du dich freuen und dich selbst loben wirst, wenn du enthaltsam gewesen bist. Wenn es dir aber schicklich scheint, dich mit der Sache zu befassen, so gib Acht, dass dich nicht das Reizende, Angenehme und Verführerische davon überwinde, sondern stelle dir vielmehr vor, wie viel wohler dir das Bewusstsein tun muss, einen solchen Sieg erkämpft zu haben. Tue Recht, scheue niemand. Wenn du etwas tust, wovon du dich überzeugt hast, dass es getan werden muss, vermeide es nie, gesehen zu werden, während du es tust, auch wenn der große Haufe anderer Meinung darüber sein sollte. Denn ist es Unrecht, was du tust, meide die Tat selbst. Ist es aber Recht,